1962, Kalter Krieg, der die Welt mit der Kubakrise an den Rand eines atomaren Infernos führen wird. Währenddessen schwelt in der Bundesrepublik der Kampf zweier Alpha-Rüden. Der eine, Herausgeber und Chefredakteur des Spiegel. Wir gelten als die wichtigste Stimme der Opposition im ganzen Land. Ohne uns wäre dieses Land ein anderes. Rudolf Augstein, der seinen Antipoden Franz Josef Strauß, Verteidigungsminister der Adenauer Regierung, als Gefahr für die junge Demokratie charakterisiert. Und da schwadroniert einer vom Heil der atomaren Abschreckung. Für Strauß hingegen ist Augstein von Moskau gesteuert und nicht nur er. Und in seiner Redaktion. Wer weiß, wer da noch alles auf der Gehaltsliste steht. Der Kampf der Egomanen Augstein und Strauß, gespielt von Sebastian Rudolph und Francis Fulton Smith, bildet die Basis von Roland Suso Richters Film über die Spiegel-Affäre, diesen historischen Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Denn der Landesverrat, den der Spiegel mit dem Artikel bedingt abwehrbereit vom Oktober 1962 angeblich begangen hatte, die Besetzung der Spiegelräume, initiiert von Strauß, wie die Verhaftung von Redaktionsmitgliedern, führte zu öffentlichen Protesten für Demokratie und Pressefreiheit. Das erste Mal in der jungen Bundesrepublik. Am Ende der Affäre trat Strauß zurück, Adenauer bald auch. Roland Suso Richter zeigt einen prallen Bilderbogen, in dem die Spiegelredakteure, historisch wohl nicht ganz korrekt, als dauerqualmende, trinkende, Sekretärinnen angrabende Madmen von der Waterkant erscheinen. Die Spiegelaffäre ist keine Dokumentation, und doch bietet dieser Spielfilm ein überraschend ambivalentes Bild seiner beiden Hauptfiguren. Ein Spiegelredakteur zu Augsteins Bruder. Mach dir nichts vor, Josef. Die Leute halten Rudolf für genau den selbstherrlichen Zyniker, der Nummer ist. Aber sie halten eben auch Strauß für den selbstherrlichen Intriganten, der Nummer ist.